Euer Jesus, dir gebührt die Ehre, Herr. Du bist würdig, unseren Lobpreis zu nehmen, Herr. Du bist würdig, unsere Anbetung zu nehmen, Herr. Danke, Jesus, dass du den Himmel über uns geöffnet hast, Herr. Halleluja, durch dein stellvertretendes Opfer vor 2000 Jahren, Herr. Dein Blut hat den Weg freigemacht, Herr, für uns in das Allerheiligste. Und jetzt können wir mit Freimütigkeit hinzutreten, Herr. Jetzt können wir mit Freimütigkeit vor dir stehen, Herr. Jetzt können wir mit Freimütigkeit, Herr, uns übernehmen lassen vor dir, Heiliger Geist. Uns verbinden mit dem, Herr, was du im Himmel vorbereitet hast. Genau für diese Zeit, Herr. Genau für uns jetzt und hier. Danke, Herr, dass es zugänglich ist, Herr. Deine Substanz, Herr. Deine Herrlichkeit. Deine Gaben, Herr. Deine Wirksamkeiten, Herr. Danke, Herr, dass es niemand hier gibt, Herr, der durch dein Blut gereinigt ist, Herr, der nicht freien Zugang hätte, Herr. Danke, Herr, dass wir Söhne der Herrlichkeit sind, Herr. Jeder einzelne Glory Life Schüler, ein Sohn der Herrlichkeit, der freien Zugang hat, Herr. Herr, der frei empfangen kann, Herr. Der frei nehmen kann, Herr, von dir, Herr. Gaben der Weissagung, Gaben der Erkenntnis, Gaben der Weisheit, Gaben der Heilungen, Herr. Danke, Herr. Danke für Gaben der Wunderwirkung, Herr. Danke, Herr, dass wir freien Zugang haben zu all den Wirksamkeiten, Herr, im Himmel, Herr. Oh, wir sagen heute Abend, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in unserer Mitte, jetzt in dieser Zeit, Herr. So in dieser Glory Life Schule, so im Leben von jedem einzelnen Glory Life Schüler, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, der Himmel ist offen. Jesus. Jesus. Oh ja, verbinde dich im Geist wirklich an himmlischen Orten mit dem, was er heute Abend für dich vorbereitet hat. Halleluja! Halleluja! Ich glaube, dass er einzelnen Gaben der Weissagung austeilt. Ich glaube, dass er einzelnen Worte der Erkenntnis austeilt. Worte der Weisheit. Für Einzelne in unserer Mitte. Für Einzelne über Livestream. Für uns gemeinsam. Für uns als Glory Life Schule. Für uns als Leib Christi. Er teilt dir zu heute Abend. Direkt. Aktiviert. Vom himmlischen Ort. Halleluja! Mit seiner Substanz. Leicht und meine Last ist sanft. Oh, das ist eine Leichtigkeit, die dich aufsteigen lässt. In höhere Dimensionen. Das ist eine Leichtigkeit, die alles von dir wegnimmt, was dich hindert. Alles Schwere, alles Belastete. Oh, es wird weggenommen von dir. Halleluja. Halleluja, du bist frei vor ihm. Frei vor ihm zu nehmen. Von ihm zu nehmen. Halleluja. Und dann streck dich aus und dann greif hinein in diesen Raum der Herrlichkeit. Und sag, Heiliger Geist, gib mir ein Wort für jemand hier heute Abend. Gib mir ein Wort der Weissagung. Ein Wort der Erkenntnis für eine spezifische Person. Entweder Gott zeigt dir die Person, für die es spezifisch ist, oder er gibt dir ein Wort der Erkenntnis, durch das diese Person genau bezeichnet wird. Eine Situation, eine bestimmte Kondition, ein Zustand, den Gott verändern möchte. Entweder für eine konkrete Person hier live vor Ort oder eine konkrete Person über Livestream. Wir wollen wirklich füreinander empfangen. Da ist so viel. Gott spricht, Gott redet. Gott redet. Gott redet in das Leben von Menschen hinein. Da ist Weissagung, da ist Erkenntnis, da ist Weisheit. Halleluja. Greif hinein. Sag, Heiliger Geist, gib mir etwas für eine konkrete Person. Entweder Gott zeigt dir die Person, dann weißt du, kannst du genau sagen, es ist für die Person hier. Oder Gott gibt dir ein Wort der Erkenntnis und sagt dir vielleicht, okay, da ist eine Person, die heißt Jeanette zum Beispiel und schaut über Livestream zu und Gott gibt mir ein Wort für sie. Oder das ist eine Person, die hat Schmerzen in der Hüfte und Schwierigkeiten zu laufen und Gott möchte sie heilen und dann ist es auch eine konkrete Person. Oder Gott zeigt dir das Alter der Person oder was auch immer, den Umstand, in dem sie gerade ist, die Zahl ihrer Kinder oder was auch immer. Aber wir wollen wirklich hören, wir wollen sagen, Heiliger Geist, mach es so konkret wie möglich heute Abend. So konkret wie möglich. Wenn du etwas Allgemeines hörst, okay, das sind Menschen mit Schmerzen in den Knien zum Beispiel, dann frag weiter nach und sag, Herr, gib es mir konkreter. So, dass du wirklich den Eindruck hast, oh, das kann höchstens auf eine Person zutreffen. Oder zumindest, es ist übernatürlich, wenn diese Person hier ist heute Abend, sodass es wirklich so konkret wie möglich ist. So konkret wie möglich. Oder Gott zeigt dir eine Person, auf die du konkret zeigen sollst und für die du ein Wort hast. Das ist auch möglich. Oder Gott zeigt dir eine konkrete Person über Livestream. Aber lass es uns so konkret wie möglich machen. Halleluja. Lass uns über allgemeine Worte hinausgehen und wirklich konkret für einzelne Personen. Es kann auch für eine Gruppe sein, aber es muss dann ganz konkret sein. Konkret, was es betrifft und was die Situation ist und wie es ist und wo es ist. Halleluja. Streck dich aus, streck dich aus. Er teilt zu, er teilt zu. Da ist ein prophetischer Geist hier heute Abend, ganz stark. Und da ist eine Leichtigkeit da drin, das zu empfangen. Das ist keine Schwere, das ist kein Krampf, sondern das ist eine Leichtigkeit von ihm zu empfangen. Halleluja. Greif einfach hinein, greif einfach hinein. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann kannst du hier ans Mikrofon kommen und einfach weitergeben, was er dir gezeigt hat. Ihr spielt einfach so weiter. Bleibt einfach so drin. Halleluja. Bleibt einfach drin. Bleibt einfach drin. Halleluja. Du kommst einfach hier ans Mikrofon. Halleluja. Halleluja. Wer ist der Erste, der ein Wort weiterzugeben hat? Halleluja. Konkret. Ich habe ein Bild gesehen, zwei, drei Ärzte haben sich beraten und ein Name ist Sabine und eine Diagnose, ich glaube Brustkrebs. Und im Namen Jesus, du sollst zerbrochen sein, du sollst leben. Amen. Und gesund sein in Jesu Namen. Das soll dich nicht definieren, sondern du sollst gesund sein im Namen Jesus. Amen. Okay. Also du hast es gehört, ganz konkret. Gib uns eine Rückmeldung. Wir wollen wirklich eine Rückmeldung auch. Wir wollen es verifizieren. wunder@glorylife.de. Das ist eine Person, die Sabine heißt, die Brustkrebs hat der Christoph gesehen. Und Ärzte haben sich beraten. Und Gott hat dir diesen Zuspruch gegeben, dass er in Kontrolle ist. Wenn dich das betrifft, dann schreib uns eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Wer hat noch ein Wort empfangen? Ich habe für Sabrina bekommen, dass Gott dir einen Sound der Erweckung geben wird. Sound für die verschiedenen Städte. Und ich sehe, wie dein Geist der Anbetung neu auf dich fallen wird. Und in dieser Woche geht nicht nur das Wort raus, sondern den Geist der Anbetung. Du gehst in die Städte mit dem Team und die Menschen werden sehen, dass die Anbetung, Gott die Ehre zu geben, Mächtiges bewirken wird. Und wenn ihr das macht, werden noch mehr Wunder und Zeichen durch dich passieren und durch das Team passieren, Amen, von dem ihr noch nie gehört habt. Und die Netze werden auch ausgeschmissen und die Menschen kommen herein und werden andocken. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Es ist über Livestream. Ich habe den Namen Frieder gehört. Also Frieder. Namens Frieder. Mhm. Und du warst beim Zahnarzt und dir steht eine größere Zahnsanierung bevor. Und du weißt nicht, wie du das bezahlen sollst. Aber der Herr sagt, ich bin dein Versorger und ich sorge für alles. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich bin der Anfang und das Ende bei dir in deinem Leben, egal in welchem Bereich das ist. Amen. Amen. Wenn dich das betrifft, dieses Wort, schreib uns eine E-Mail, so schnell wie möglich, wunder@glorylife.de, dass dich das betrifft. Okay, wer ist der Nächste? Ich habe eine Zahl gesehen, 42. Ich glaube, du bist 42 Jahre alt. Du bist gläubig. Aber in deiner Ehe gibt es viel Streit. Auch Streit, weil dein Mann ist nicht gläubig ist. Mhm. Und der Herr sagt, bitte, gib nicht auf. Mhm. Mach du den ersten Schritt zu lieben. Mhm. Deinen Mann zu ehren. Mhm. Und an der Liebe wird dein Mann erkennen, Gott erkennen, die in dir ist. Halleluja. Ja, bitte für deinen Mann, tu ihm Gutes. Amen. Wenn dich das betrifft, schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Halleluja. Halleluja. Ich hatte den Namen Pascal. Ich habe auch den Eindruck, es ist über Livestream. Ich hatte noch 43 Jahre alt und starke Schmerzen im unteren Rückenbereich. Und ja, Gott wird es jetzt einfach heilen. Wir sprechen Heilung rein in jeden Wirbel, in die Wirbelsäule, in die Lenden. Und wir sprechen einfach zum Schmerz, dass er dich jetzt verlassen muss in Jesu Namen, dass er sich Halleluja, erhebt und verpflanzt Jesus. Ins Meer und nie mehr zurückkommen wird in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Halleluja. Ich hatte ein Wort für die Emma. Ja, Emma. Du bist schon lange, spätest schon lange für eine Sache. Und der Herr sagte, Durchbruch steht kurz bevor. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wer hatte noch ein Wort? Halleluja. Ich habe einen Mann gesehen, der, also irgendwie die Zahl 59, wahrscheinlich 59 Jahre, er ist zu Hause. Also ich glaube, wie alt? 59. 59. Und er hat zu Hause. So gut wie keine Zähne, weil er hat im Mund Krebs. Und er hat auch die Hoffnung verloren. Er ist irgendwie alleine, wahrscheinlich keine Familie, irgendwie niemanden. Oder keiner, wo ihm eigentlich, er fühlt sich alleine und keine Hilfe. Und da kam die Stimme Gottes, wo gesagt hat, ich bin bei ihm. Und egal, was die Ärzte gesagt haben, es wird alles wieder gut. Ich stehe bei dir, auch wenn du alleine meinst zu sein, du bist nicht alleine. Okay. Amen, Amen. Wenn dich das betrifft über Livestream, dieses Wort, schreib uns einfach ganz schnell eine E-Mail, dann können wir es sehen und können es bestätigt sehen. Wer war das Nächste, Alex? Ja, Halleluja. Den Namen Wolfgang bekommen und Wolfgang. Soll Wolfgang einfach sagen, Gott möchte einen Gang höher schalten. Ein Gang höher schalten. Einen Gang höher schalten mit dir und klammer dich einfach an Jesus, soll ich dir sagen. Klammer dich einfach an Jesus und dann wird er hochschalten. Amen. Halleluja. Ja, ich sehe immer so Gestänge, das geeignet wäre, um ein Zelt zu machen oder als Klettergerüst für Rosen oder andere Kletterpflanzen. Und da ist eine Person, die sich da drin gefangen fühlt. Und ich will sagen, das ist nicht deine Welt. Die meint, es sei ein Gitter. Das ist ein Fake. Lass es sein, deine Welt ist größer als dieses Gestänge. Das ist kein Gitter. Und Jesus hat Freiheit für dich. Hab den Mut, diesen Scheinkäfig zu verlassen. Der Herr ist mit dir. Amen. Halleluja. Okay. Ich habe den Namen Holger gehabt und dazu die Worte, das Raupendasein ist vorbei. Es beginnt jetzt die Schmetterlingszeit. Halleluja. Amen. Also, Holger, schreib uns eine Mail. Ihr habt den Namen du Schmetterling. Frank. Ich habe den Namen Frank gekriegt und bei dem ist auch Bedrückung im Leben und dann habe ich so einen Strom, einen mächtigen Strom gesehen und Frank, die Ströme des lebendigen Wassers fließen und die schwemmen das weg und du wirst frei. Amen. Halleluja. Also. Ich habe eine Zahl gesehen, das war ein Geldbetrag, ich glaube zwischen 7.200 und 7.300. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass es so eine krumme Zahl ist. Und dann hatte ich so einen Eindruck, dass das so irgendein Geldbetrag ist, der dir eingeklagt werden soll, wie so vom Gericht. Und dann habe ich so einen Gerichtshammer gesehen, der geschlagen hat und dann war der Betrag gestrichen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Kann damit jemand was live anfangen oder hattest du es über Livestream gesehen? Du weißt es nicht. Okay, kann jemand, der live da ist, was damit anfangen? Mit diesem, was war der Betrag? 7.200 bis 7.300, sowas. Ja, da dazwischen irgendwo. Okay, dann ist über jemand, über Livestream. Schreib uns einfach eine Mail an wunder@glorylife.de. Halleluja. Preis den Herrn. Mhm. Noch ein Wort. Ich habe eine Helga gesehen, das muss Livestream sein oder eher Livestream. Und zwar, du bist in der Küche und machst Kartoffelsalat und Berge von Kartoffelsalat. Und das hast du schon immer gemacht, gefühlt immer schon. Und du machst es wohl sehr gut. Aber der Herr begegnet dir jetzt und sagt, du, das ist nicht alles. Das ist eins, was du da hast. Und ich sehe auch dein Herz, dass du dich oft ausgenutzt fühlst in der ganzen Familie, wer immer da zu dir kommt. Und irgendwo hast du es auch über. Ich sehe es in deinem Herzen, immer nur diesen Kartoffelsalat zu machen. Und ich sage dir jetzt, der Herr hat viel, viel mehr für dich. Und Halleluja. Jetzt ist die Zeit, neu durchzustarten. Eine neue Zeit kommt jetzt für dich. Heute ist der Tag, wo sich alles ändert. Amen. Du richtest dich jetzt neu aus und ich bete für dich, dass dieser Shalom Gottes auf dich kommt. Der Friede und die Kraft Gottes, die Freude Gottes und diese Liebe Gottes, die dich zieht und die dich trägt. Halleluja. Du wirst sehen, alles verändert dich. Amen. Aber mach ruhig den Kartoffelsalat weiter. Amen. Das werden wir nicht vergessen. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Letztes Wort von Monika. Also ich habe für Alex ein Wort bekommen. Das Wort heißt Aufbruch. Also irgendwie wie Gott zu Abraham gesprochen hat, brich auf, verlass deine Heimat. Ja. Und irgendwie habe ich es so für dich, warte nicht mehr länger. Sondern geh bestimmte Schritte, die Gott dir schon gezeigt hat oder dir noch zeigen wird. Also jetzt warte nicht mehr länger. Mhm. Jetzt ist die Zeit, aufzubrechen und zu gehen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, Gott ist ein redender Gott. Und du hast freien Zugang zu seinem Reden. Und zu seiner Stimme, weil du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Amen. Egal, ob du Mann oder Frau bist, du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Halleluja. Ihr Lieben, preist den Herrn. Und diese Söhne der Herrlichkeit, die haben Autorität in Christus. Amen. Und zu diesem Thema wird uns heute Abend die Irina in der ersten Stunde lehren. Autorität in Christus. Halleluja. So ein wichtiges Thema. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Freut euch auf diese Stunde. Das wird speziell. Bin ich selber gespannt. Amen. Ja, ich hatte noch ein Bild, das war allgemeiner. Und ich habe wirklich einen Brotleib gesehen, der duftete. Halleluja. Und das Wunderbare ist, Gott hat immer wieder duftendes, leckeres, frisches Brot für uns. Oh, Halleluja. Und ich glaube, auch heute Abend hat er frisches, leckeres, duftendes Brot. Halleluja. Das wir essen sollen. Ja, ich möchte noch eine Stunde machen, bevor ich dann eine Meditation nächstes Mal machen möchte über Autorität und unser Leben in Autorität. Über uns als Neuschöpfungen, die von unserem Herrn Autorität bekommen haben. Sag mal Autorität. Autorität, Halleluja. Weil wir können, wir wollen ja alle in unsere Berufung immer stärker reinkommen und so weiter. Nur wenn wir es nicht lernen, in Autorität zu leben, und zwar ständig, nicht nur einmal, sondern wenn das nicht unser Lebensstil letztlich wird, werden wir nicht in die Fülle unserer Berufung hineinkommen können. Was nicht heißt, dass wir jetzt einen totalen Krampf machen sollen, aber ich glaube, wenn es ein, dass Gott möchte, dass es einfach, wie wir es bei Jesus sehen, ein Lebensstil wird. Wenn du dir Jesu Leben anschaust, dann siehst du ihn ständig in absoluter Autorität. Immer. Also, mit den Pharisäern, aber auch mit seinen Jüngern, schon auch in Lockerheit immer wieder, aber er war ständig sich seiner Autorität bewusst, die er hat. Und das Wunderbare ist, weil Jesus uns die Autorität zurückgekauft hat, die Adam und Eva dem Feind gegeben haben, ja, sie haben einfach ihre Autorität, die hatten alles. Aber Jesus kam und hat uns diese Autorität zurückerkauft und jetzt dürfen wir die in dieser Autorität, sollen wir als Söhne der Herrlichkeit in dieser Autorität leben und zwar immer und uns nichts von der Finsternis und von Feind gefallen lassen. Halleluja. Weil letztlich kann er nur machen, was machen, wenn wir es erlauben, irgendwie. Ja, also manchmal ist es auch unbewusst. Aber ich empfinde so dieses Herz Gottes, dass wirklich seine Söhne immer mehr in dieser göttlichen Autorität leben, wo wir von Sieg zu Sieg gehen und nicht von Niederlage zu Niederlage. Und wo nicht der Feind dauernd einen Stich macht, sondern wo wir wirklich Sieg um Sieg um Sieg um Sieg haben. Egal, weißt du, wie die Vergangenheit aussah. Ja, wir schauen nicht auf vergangene Niederlagen, aber Gott möchte uns weiterführen. Er möchte uns im Sieg führen. Halleluja. Und das Wunderbare und das Wichtige, damit wir dieses Leben im Sieg und in seiner Autorität leben können, ist, dass wir wissen, wer wir sind. Also was Jesus für uns getan hat und wer wir sind. Und das lesen wir in 1. Petrus 2,9 in der neuen Genfer Übersetzung. Die ist echt sehr gut. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Also ihr seid Könige und Priester, ein Volk, das ihm allein gehört. Und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn und du auch am Livestream, du bist ein König und ein Priester. Halleluja. Nicht mehr Versager, Bettler. Ja? Nein. Sondern er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und es ist wichtig, dass wir immer mehr dieses Bewusstsein bekommen. Ja, nicht arroganter Leute, sondern, weil es ist ja absolut unverdient, ja. Also wir haben das einfach geschenkt bekommen. Aber es ist unser Erstgeburtsrecht. Wir sind Söhne Gottes und wir sind geboren aus Gott, der ein König ist und ein Priester ist. Und aus seiner Natur. Und deshalb sind wir Könige und Priester. Und Gott freut sich, wenn wir uns so sehen. Und wenn wir das Bewusstsein haben, ja, ich bin, wenn ich an meinen Arbeitsplatz gehe, wenn ich in die Welt gehe, wo auch immer ich bin. Und wenn ich hier bin, ich bin ein König und ein Priester. Halleluja, um das Reich Gottes in dieser Zeit aufzurichten. Weil darum geht es. Wir wollen sein Reich bauen. Und das können wir nicht als Regenwürmer, die auch noch husten und und sonstige Sachen machen. Hörst du sie husten? Nein, nicht als solche, sondern als dessen bewusst sind, dass Gott keinen Scherz gemacht hat, sondern sein Wort ist wahr. Und du siehst, es kommt mir gerade, du siehst bei Jesus, er hat immer gesagt, wer er ist. Er hatte da überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Das hat öfter mal einen Anstoß gegeben, dass er das so klar gesagt hat. Das gefiel nicht allen. Und auch wenn du hier als König und Priester dich bezeichnest, gefällt das vielleicht auch nicht allen religiösen Geistern. Aber dem Herrn gefällt es, weil du repräsentierst ihn. Halleluja. Und ist so wunderbar. Und als diese Könige und Priester gehen wir in die Welt mit dem Auftrag, sein Evangelium zu verkünden und die wunderbaren und starken Taten zu verkünden. Das heißt hier in der Neues Leben Übersetzung auch, ihr seid anders. Ja, wir stehen dazu, wir sind anders. Du bist anders, ja. Versuch nicht dauernd wie die Welt zu sein, damit du nicht abgelehnt wirst vielleicht. Du bist anders. Weißt du, wir können machen, was wir können es drehen und wenden. Seit unserer neuen Geburt sind wir anders. Ja, wir sehen nicht anders aus vielleicht, also schöner natürlich, Also absolut, doch definitiv, also auch äußerlich. Ganz andere Ausstrahlung. Aber wir sind anders, vor allen Dingen in unserem inneren Wesen. Wir sind wirklich anders. Und das Gute ist, wir sind nicht mehr diese alten, minderwertigen, die nicht wussten, wer sie sind, sondern wir sind wirklich diese königliche Priesterschaft, die hier die Werke Gottes verkündigt, die Heilung bringt zu den Menschen, die Befreiung bringt zu den Menschen, die weiß, wo es lang geht. Weil du siehst, nur noch wenige wissen, wo es lang geht, aber wir wissen es. Und wir sollen das wahrnehmen, ja? Halleluja, da wo wir gesetzt sind natürlich, ja, in dem Einflussbereich, den Gott uns gegeben hat, da haben wir Autorität. Und das ist wichtig, dass wir das ergreifen. Und das ist, genau, hier ist es, ihr seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wir haben Autorität. Du hast nicht Autorität in der Finsternis, aber wir haben Autorität im Licht. Und wir sind im Licht. Jetzt sag nicht, ich fühle mich aber so dunkel. Nein, Lüge. Du bist das Licht sogar. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das über uns auszusprechen und nicht immer, was gerade unser Gefühl so sagt, wie wir uns gerade fühlen, sondern es ist einfach die Wahrheit, ja. Und wir lernen das, immer mehr die Wahrheit zu sprechen. Ja, ich bin das Licht, ob ich mich fühle oder nicht. Die hellste Kerze auf der Torte. Halleluja, das bist du. Und mehr als das. Halleluja. Und natürlich, weißt du, wenn du in dieses Leben der Autorität hineingehst, wird es nicht jedem gefallen, vor allen Dingen in der unsichtbaren Welt, aber es gibt keine Alternative dazu, wenn du, wie gesagt, deine Berufung ergreifen möchtest, wenn du das Land, das Gott für dich hat, wenn du das wirklich einnehmen möchtest. Und ich sage dir, es gibt noch viel mehr Land für uns alle. Also da ist doch ein Riesenland, das vor uns liegt und das eingenommen werden möchte. Und wer nimmt ein Land ein? Das machen Könige. Könige nehmen Länder ein, nicht Bettler. Die sitzen am Wegesrand und warten immer, dass irgendwas von irgendjemandem, von einem König geschenkt bekommen. Aber wir sind Könige und wir nehmen das Land ein in diesem Bewusstsein, ein König und ein Priester, Halleluja, zu sein. Und in Lukas 10, 19 heißt es, diese wunderbare Bibelstelle zum Thema Autorität. Und Jesus sagte, siehe, ich habe euch, und das hat er schon zu seinen Jüngern gesagt, die Macht, die Vollmacht, die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Sag mal, nichts wird mir schaden. Halleluja, das müssen wir in Anspruch nehmen im Glauben. Nichts wird uns schaden. Wir haben die Autorität bekommen auf Schlangen, Skorpione, also Krankheiten, alle möglichen Umstände, Nöte, Herausforderungen zu treten. Und nichts wird uns schaden. Halleluja, das ist die Wahrheit und wir müssen auf diesem Wort der Wahrheit stehen bleiben, weil die Wahrheit ist, Jesus hat die Mächte der Finsternis am Kreuz für uns besiegt. Deshalb haben wir Autorität. Er hat den Sieg für uns errungen. Deshalb sind wir Sieger. Deshalb haben wir Autorität. Deshalb dürfen wir diese Autorität und sollen wir diese Autorität wahrnehmen und uns nichts gefallen lassen und nichts erlauben, was die andere Seite macht. Und einfach hinnehmen und akzeptieren, ja, ist halt so. Ah, okay. Was weiß ich, irgendeine schlimme Diagnose oder irgendwas Furchtbares, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Nein, der Herr ist der Herr und der Herr lebt in dir, der Herr lebt in uns und er ist der König, der in uns ist und der regiert. Und wir finden uns nicht mit irgendwelchen Sachen ab und akzeptieren sie nicht. Nichts, was nicht von ihm kommt. Also gar nichts, ja. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir das ergreifen, dass wir in diesem Sieg leben, dass wir auch nicht mit unseren Worten dagegen sprechen immer. Ja, es stimmt. Irgendwo steht, ja stimmt, wir haben irgendwie Autorität, aber oh, bei mir funktioniert das mit dieser Autorität nicht oder oh, ich bekomme halt immer Grippe oder oh, dieser Heuschnupfen oder was auch immer, sondern dass wir echt aktiv, ich sage nicht, dass es immer einfach ist, ja, da nicht dementsprechend zu reden, aber wir haben keine Alternative, als mit dem Wort in Übereinstimmung, in Kongruenz zu reden. Und ein Segen haben wir einen wunderbaren Mund bekommen. Und der wunderbare Mund wird gesteuert von unserem wunderbaren Hirn und von unserem Geist möglichst, ja. Und Halleluja, wir müssen nicht alles aussprechen, was uns so durch den Kopf geht. Wusstest du das? Halleluja. Weil wenn es nicht die Wahrheit ist, Dann lass es lieber sterben, ja, ohne dass es ausgesprochen ist, als dass du es aussprichst und der Feind nimmt sich das, um was gegen dich dann in der Hand zu haben und gegen dich zu verwenden. Halleluja, wir sind nicht dumm, sondern die Söhne sind schlau, die Söhne haben Licht und das Licht, auch der Offenbarung, nimmt immer mehr zu, damit wir wissen, wie wir leben sollen, wie wir in dieser Welt leben können und zwar als Söhne Gottes, die Land einnehmen, ja, die nicht zurückweichen, heißt es zum Verderben, sondern die vorangehen, um das Leben zu gewinnen und nicht nur das eigene Leben zu gewinnen, sondern das Leben von vielen zu gewinnen, die durch dein Gehen, weißt du das, ins Reich Gottes kommen werden, weißt du, weil du gehst, weil du nicht zurückweichst, weil du diesen guten Kampf des Glaubens kämpfst, wird wieder vielen, das siehst du vielleicht nicht im Äußeren, aber trotzdem ist es so, wird vielen die Tür geöffnet wieder, dass sie ins Reich Gottes kommen. Wenn du dich nicht zurückhalten lässt, wenn du weiter deine Autorität wahrnimmst, in deinem Leben erstmal, wenn wir es in unserem Leben machen und dann auch im Leben der, die uns anvertraut sind, unsere Nachbarn, unsere Städte, Dörfer, Nationen. Halleluja, braucht es jemand, der die Autorität ergreift. Weil wenn wir es nicht machen, macht es die andere Seite. Und wir sehen teilweise in unserem Land, dass sie das recht aggressiv tut. Aber wir müssen nicht frustriert aufgeben und sagen, ja, jetzt hat der Feind schon so viel eingenommen, was machen wir denn jetzt noch? Nein, sag mal nein, bitteschön. Der in uns ist größer. Der in uns ist stärker als der, der in der Welt ist. Und es muss uns bewusst sein. Er ist der Größere, weißt du? Lass uns so reden. Lass uns nicht groß machen immer, was der Feind macht, sondern lass uns groß machen, wer Gott ist. Und damit, ja, und was er tut. Und damit nehmen wir schon und üben wir schon Autorität aus. Indem wir uns nicht zurückschrecken lassen oder einschüchtern lassen, weil das ist immer der Feind. Das ist immer die Strategie des Feindes. Er setzt irgendeine Geschichte. Er will dich einschüchtern, dass du einfach zurückweichst und sagst, jetzt ohnmächtig, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Aber das Gute ist, als Söhne Gottes, die den Herrn der Herren und den König der Könige in sich wohnen haben, sind wir nie ohne Lösung und nie ohne Antwort. Und der nächste Sieg gehört uns bestimmt. Halleluja. Oh, danke, Herr. Wuhu. Ja, wir lernen, das siegesorientiert zu leben. Siegesorientiert, weil unser Gott ist ein Sieger. Und ein Leben in Autorität bedeutet, ich lebe siegesorientiert. Von dem Sieg aus, also im Sieg, ja, den er schon errungen hat. Und ich lebe ein Leben, in dem ich weiß, weil er das gesagt hat, dass ich die Gerechtigkeit Gottes geworden bin. Weil ohne, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind oder wären, könnten wir nicht Autorität hier ausüben. Wir können es nur ausüben, weil er uns gerecht gemacht hat. Aber er hat uns gerecht gemacht. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir, was wären, die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Ob du dich so fühlst, ob du gerade was Blödes gedacht hast, ob du gerade vielleicht auch was Blödes gemacht hast, du bist trotzdem die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ja, wir sind es nicht außerhalb von ihm, wir sind in Christus die Gerechtigkeit Gottes und deshalb haben wir Autorität. Das ist der Grund, weshalb du Autorität hast und weshalb du dem Feind sagen kannst, stopp, bis hierher und nicht weiter, nicht mehr in meinem Leben, nicht mehr in meinem Leben, nicht mehr in meinem Arbeitsplatz, nicht mehr in meinem Umfeld, nicht mehr in meiner Nachbarschaft, nicht mehr in meiner Stadt, nicht mehr in meiner Nation, nicht mehr auf meinem Kontinent. Halleluja! Oh, Schaka! Halleluja! Hier heißt es in Kolosser 2,14, Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzung bestand, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet, ja? Nicht nur halb entwaffnet. Und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Halleluja. Oh, das ist so gewaltig, ja. Er hat diesen Schuldbrief, diesen Schuldschein, den wir alle hatten, ja, der gegen uns war einfach. Er hat ihn ans Kreuz gehauen, damit wir frei sind. Frei sind, frei sind vom Feind. Frei, Halleluja. Er hat ihn dahin genagelt und er hat die Gewalten und die Mächte gefangen genommen. Und er hat ihnen alle Waffen weggenommen. Also davon gehen wir schon mal aus. Jetzt fragst du dich ja, wie kann es sein, dass er jetzt immer noch gegen mich geht? Womit geht er denn jetzt gegen mich? Jesus hat das im Geist gemacht und jetzt sind wir hier. Und es ist einfach noch so, dass wir jetzt an seiner Statt, ja, aber von diesem Sieg aus, den er für uns errungen hat, dass wir diese Autorität ausüben müssen. Weil er wird es nicht tun. Er hat es schon getan. Also du kannst Jahre damit verbringen, Herr, übe jetzt Autorität aus in Deutschland. Oh, du siehst doch, wie schlimm alles ist und heulst ihm vor, wie schlimm alles ist. Herr, mach doch was. Mach doch was, Herr. Und ich sag dir, was er dir sagt. Hab ich schon. Ich hab schon was gemacht. Ich habe nämlich den Sieg darüber errungen. Aber an euch ist es, dass ihr jetzt diese Autorität ausübt. Ohne euch kann ich es nicht. Er kann es nicht ohne uns machen. Sag mal zu deinem Nachbarn, er kann es nicht ohne dich. Er kann es nicht ohne dich. Am Livestream, ihr seid voll mit dabei. Er kann es nicht ohne dich. Und er will es nicht ohne dich. Das ist sein Plan. Ja? Denk auch, wäre vielleicht einfacher gewesen, wenn alles einfach schon mal erledigt wäre. Aber ich glaube, es ist, weil er auch den Menschen den freien Willen gegeben hat. Und so haben wir den freien Willen, uns für die Finsternis zu entscheiden und jeder Mensch dieser Welt oder fürs Licht. Aber durch unser Gebet und indem wir Autorität nehmen, einfach für unsere Familien und so weiter, haben die Menschen die Chance, sich fürs Richtige zu entscheiden. Und Halleluja, sich ins Licht zu begeben. Weil Gott möchte noch mehr als du und ich, dass unsere Städte ins Licht kommen, dass unsere Länder ins Licht kommen, dass der Kontinent ins Licht kommt, dass diese ganze Welt ins Licht kommt. Und wenn wir unsere Autorität wahrnehmen, dann wird dieser Kontinent ins Licht kommen. Halleluja. Was für eine gewaltige Aufgabe. Das soll uns jetzt nicht überfordern. Wir sind ja auch nicht nur die Einzigen auf diesem ganzen Planeten. Aber jeder Einzelne ist wichtig. Also sagt nicht, oh ja, unser Pastor, der hat echt Autorität. Hammer. Und das stimmt, das hat er. Aber er ist nicht der Einzige, der sie ausüben kann. Weil du hast einen Arbeitsplatz, an dem er nicht ist. Und an dem du Autorität hast. Und wir zusammen in Einheit nehmen diese Autorität, bringen zum Beispiel die Herrlichkeit überall hin. Das ist unser Auftrag auch als Glory Life, die Herrlichkeit, die Abstrahlung, die Substanz Gottes überall hinzubringen und den Menschen Gott vorzustellen mit Zeichen und Wundern. Halleluja. Und das können wir nicht alleine, dass jeder Einzelne ist involviert in diesem großen Auftrag, den wir haben und der nächste Woche Gospel Evasion, herzliche Einladung, wenn du noch nicht angemeldet bist, hier auch in unseren Städten losgeht. Halleluja. Und gemacht wird. Halleluja. Also ist es wichtig, wie machen wir das? Zum ersten Mal haben wir Autorität und lernen wir es, diese Autorität in unserem eigenen Leben anzuwenden. Und zwar, Halleluja, über unsere Gedanken. Fangen wir mal da an. Über unsere Gedanken haben wir Autorität. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass niemand anders zuständig ist für unsere Gedanken, die wir denken, außer uns selbst. Und wir sind frei, ja? Wir sind frei. Wir können frei entscheiden, was wir denken und was nicht. Wenn wir es nicht frei entscheiden können, ist da ein Geist hinter. Ja, wenn du Zwangsgedanken, du musst immer das denken, aber dann hast du Autorität oder kannst auch mit jemandem für dich beten lassen, zu sagen, und ich widerstehe jedem Zwangsgedanken. Und ich widerstehe dem in Jesu Namen. Und ich dulde es nicht, Zwangsgedanken. Ich dulde keine Ängste. Ich dulde keine Panikattacken. Ich dulde das nicht in meinem Leben. Halleluja, wir haben es nicht zu dulden, was der Feind macht, sondern wir haben Gedanken, die ehrbar, was war, was sagt Paulus, war, gerecht, rein, liebenswert ist, was einen guten Ruf hat und so weiter. Darüber denkt nach. Also wenn er das sagt, dann können wir das auch. Und wir müssen nicht dem Fürsten der Finsternis, der hier im Luftraum lebt, irgendwie ja, nachgehen, aber wir müssen auch Autorität nehmen. Weil du weißt es selber, dass Gedanken fliegen und du verunsichert wirst oder verwirrt oder irritiert oder was auch immer. Aber dann weiß immer, das sind nicht die Gedanken Gottes, sondern die Gedanken Gottes sind immer Klarheit. Es ist immer Klarheit, es ist immer wahr, es ist immer klar, es ist nicht kompliziert, es ist immer einfach, es ist immer voller Liebe. Also das ist schon mal klar, wenn irgendwelche Gedanken nicht voller Liebe sind, dann können sie gar nicht Gott sein. Das ist schon mal eine gute Unterscheidung und eine wichtige Unterscheidung. Und überhaupt ist es wichtig zu wissen, dass wir nur, wenn wir im und aus dem Raum der Liebe, der Agape-Liebe, die ja in uns ist, die in unser Herz ausgegossen ist, handeln und sprechen, wir Autorität haben. Autorität außerhalb der Liebe setzt Dämonen frei. Das machen leider auch Christen, manche. Aber ich sagte immer, wenn wir über eine Person negativ sprechen oder sie festlegen, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, setzen wir Dämonen frei. So ist es. Also lass uns unsere Zunge hüten. So sehr du meinst vielleicht, dass es berechtigt ist. Aber wir müssen echt aufpassen. Und es kann nicht sein, dass wir unsere Zunge zum Spielball und zum von denen, also sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, ja, dass das Dämonen da drauf fahren können. Wenn du was zu sagen hast, dann, oder denkst irgendwie, dann bete für die Person. Ja, wie auch unser Bundeskanzler, was auch immer du vielleicht von ihm denkst, aber wie Jesus oder Paulus sagen, dass wir gehen nicht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir dürfen niemals gegen Fleisch und Blut gehen, weil sonst zerstören wir Leute. Wir können Leute zerstören. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das niemals tun. Auch nicht Leute der Welt, die Jesus noch nicht kennen, die irre Sachen machen. Es ist so. Aber es bringt nichts, wenn wir sie verfluchen, wenn wir negativ über sie sprechen. Das macht die Sache noch schlimmer. Weil wir haben Autorität, wir haben Vollmacht. Wenn wir unsere Worte zum Fluchen benutzen, einfach und um zum Festlegen von Leuten, auch von Regierungen und so weiter, egal, oder Bürgermeister, dein Chef, ja, dann kommt das zu Schaden, ja, kommt unser Land auch zu Schaden, weil je mehr die Christen negativ über unser Land reden, also wir, ja, die gesalbt sind, umso schlechter wird es unserem Land gehen. Wir rufen auch nicht aus und wir singen auch nicht mehr Sieh unser dürres Land. Das ist verflucht, ja. Das singen wir nie wieder. Herr, vergib. Ich habe schon Vergebung beten, dass wir das jahrelang gesungen haben. Wir haben unser Land die ganze Zeit verflucht. Der Herr sieht, was los ist. Aber wir zementieren nicht irgendwas im Sichtbaren, sondern unsere Aufgabe als Könige und Priester ist, die ewigen Pläne Gottes in Existenz zu rufen. Und nicht, dass wir es wir sehen gerade. Halleluja, wir haben eine höhere Aufgabe. Das Sichtbare kann jeder besprechen. Das Sichtbare kann jeder sagen. Das ist keine Schwierigkeit. Aber das Unsichtbare, die unsichtbaren, ewigen Pläne Gottes, die können nur die Söhne Gottes freisetzen. Und das ist unser Job. Oh, wir haben einen Job. Halleluja, wir sind nicht arbeitslos. Wir werden nicht arbeitslos. In alle Ewigkeit auch nicht. Genau, im Himmel arbeiten wir auch noch. Aber hier, aber dann anders, auf andere Weise. Aber hier haben wir wirklich unsere vorrangigste Aufgabe wirklich, dass der Lebensraum, in dem wir leben, und ja, dehnt es nur aus, auch um dich rum, einfach, dass der ins Licht kommt. Und dass wir unsere Zunge nehmen, um Leben zu sprechen, Licht zu sprechen und vorankommen zu sprechen und nicht tot. Halleluja, ganz wichtig, auch nicht über Geschwister. Don't do it. Ja, die können sich zwar eher schützen und denen wird es auch nicht wirklich schaden, aber es wird trotzdem Dämonen gegen sie freisetzen. Mach es nicht. Wir sprechen auch nicht gegen andere Gemeinden. Also hier in Glory Life absolutes Verbot, ja, in Jesu Namen. Wir segnen alle anderen Gemeinden, egal wie sie drauf sind, egal ob sie uns verfolgen, egal ob sie denken, dass wir, Amen, komisch sind. Wir segnen die anderen. Wir wollen jeden in der Fülle der Herrlichkeit sehen. Wir wollen jeden stark sehen. Wir wollen jede Gemeinde stark sehen. Genauso wie Gott, weißt du, wir üben unsere Autorität aufgrund und aus dem Herzen Gottes aus. Und das ist echte Autorität. Und da zerschlagen wir nichts und da zerstören wir nichts, wenn wir es aus dem Herzen Gottes tun, sondern da bauen wir auf. Und da wird wirklich aufgebaut. Halleluja. Natürlich werden die Mächte gebunden und gleichzeitig werden die Söhne Gottes werden aufgebaut. Die Menschen in unseren Ländern werden aufgebaut. Und wir sehen wirklich, was Gott sieht. Ja, wir haben die Augen Gottes. In uns sind die Augen Gottes, die sehen und die in Existenz rufen, proklamieren, was Gott tut. Halleluja. Und weißt du, das macht so viel mehr Spaß, als einfach nur mit den Wölfen zu heulen. Wird immer schlimmer. Oh, furchtbar, hast du schon gesehen. Und jetzt das wieder und das wieder und das wieder. Nein, weißt du, gegen alles ist es nicht schwer zu erkennen. Ja, aber gegen alles setzen wir einen Standard im Geist als König und als Priester und sagen, nein, wir geben unsere Länder nicht auf. Wir geben Deutschland nicht auf. Wir geben die Schweiz nicht auf. Nicht Österreich, nicht Frankreich, nicht die Ukraine, nicht Europa. Wir sind halt besonders jetzt für Europa, denke ich, gesetzt. Natürlich auch für die ganze Welt. Wir geben die Länder nicht auf, sondern wir sprechen Leben hinein. Wir sprechen hinein, dass die Pläne Gottes zustande kommen und dass die Menschen ins Licht kommen, dass sich wirklich eine riesige Zahl von Menschen bekehrt und ins Reich Gottes kommt. Halleluja. Oh, das will Gott noch mehr als du, aber er braucht deinen Mund. Er braucht deinen Mund. Halleluja, sag mal, er braucht meinen Mund. Und er hat meinen Mund. Wir haben es vorhin gesehen, wir gehören ihm allein. Also gehörst nicht mehr dir selber. Das ist auch eine gute Sache. Sehr gut, wir gehören ihm. Und als solche sprechen wir, als diese Könige und diese Priester. Und wir lassen nicht zu, dass Worte des Unglaubens und der Zerstörung aus uns herauskommen, sondern Worte, die aufbauen und die über das Sichtbare hinaussehen, was Gott eigentlich tut. Und wir halt alle haben diesen Blick, auch wenn du nicht im Amt des Propheten stehst, hast du trotzdem das Herz Gottes bekommen. Und da siehst du, wonach Gott sich sehnt. Und das sprechen wir. Halleluja. Als Gerechte Gottes. Halleluja. Wir lassen keine dummen Worte auch über uns selber aus unserem Mund herauskommen. Ja, mach dich nicht selber fertig. Ist auch ganz wichtig. Verfluche dich selbst nicht. Oh ja, was kann ich schon machen? Und nein, ich will es gar nicht besprechen. Sondern sag, danke, Herr, nein, ich bin ein. Auch wenn mir ein paar Sachen in meinem Leben nicht gelungen sind. Was soll's, ja? Der fängt jetzt erst richtig an. Wusstest du das? Er gibt immer weitere Chancen. Jeden Tag für uns. Und wir sind zum Erfolg und zum Sieg bestimmt. Und wir werden noch so viele Siege einfahren. Auch zusammen. Juhu! Yes, Lord! Viele, viele. Und du bist beteiligt und wir sind beteiligt. Wir machen uns auch nicht eins. Weißt du, wenn es in deiner Familie bestimmte Krankheiten gab, die deine Eltern hatten, die Großeltern hatten, dann, und du merkst plötzlich, boah, das kommt auf dich, dann hast du auch da Autorität und sagen, nein, nein, im Namen Jesus, ich akzeptiere diese Blutlinie nicht. Ich breche, was durch die Blutlinie auf mich gekommen ist oder auf mich kommen möchte. Und ich sage, nein, im Namen Jesus, ich habe die Blutlinie Gottes und die geht direkt zum Vater und Halleluja. Halleluja. Kommt alles Gute, aller Segen, alle Gesundheit kommt von meinem Vater im Himmel, der für mich ist und nicht gegen mich ist. Halleluja. Oh, danke, Herr. Ja, auch da, ne? Wir akzeptieren das einfach nicht, dass Erblinien irgendwo sind oder Erbflüche, sondern Flüche sind da, wenn sie da sind, damit sie gebrochen werden und damit sie keinen Raum mehr in unserem Leben haben. Weil Jesus hat jeden Fluch am Kreuz zerbrochen. Halleluja, dass wir nicht mehr unter einem Fluch leben müssen. Ja, fluchfrei, ein fluchfreies Leben leben wir. Juhu. Und ein Leben in dieser göttlichen Autorität, als Gerechte Gottes, als Liebende. Und ich wollte einen Punkt noch bringen heute. Ich habe hier so viele noch, aber Schakalakabonki. Neben dem, dass wir natürlich auch dem Feind widerstehen und dass er von uns flieht, möchte ich, was noch ein wichtiger Punkt ist, und es ist wirklich interessant, aus welchem Geist heraus Gott Autorität ausübt. Aus welchem Geist heraus macht er es? Er ist natürlich Liebe, ist immer Liebe, aber es ist noch ein weiterer Geist, der unter die Liebe auch fällt. Das lesen wir in Römer 16, 20. Der Gott des Friedens aber wird im Kurzen den Satan unter euren Füßen zertreten. Ich finde das so hammermäßig, ja? Er ist der Gott des Friedens. Er ist nicht der Gott, der gestresst ist, des Stresses, der Ungeduld, der Unruhe, des Ärgers, sondern er ist der Gott des Friedens. Was lernen wir daraus? In welcher Haltung können wir den Feind nur besiegen? Im Frieden. Wenn wir wild in der Luft rumschlagen, panisch, voller Hektik, voller Stress, werden wir nicht viel ausrichten können. Ja, verurteile dich nicht, wenn es bei dir bisher oft so war. Wir gehen weiter. Ja, wir bleiben nicht bei irgendwas rumschlagen in der Luft, sondern wir lernen. Und das Gute ist, der Gott des Friedens, der lebt in uns. Wir haben die Natur des Friedens in unserem Geist. Wir haben nicht die Natur von Ungeduld, Stress und Unglauben in uns. Und Ärger und Zorn. Und weil ich jetzt so mal, jetzt bin ich so richtig zornig und jetzt nehme ich Autorität. Ich sage nicht, dass es nicht eine scharfe Entschiedenheit gibt. Das dürfen wir aber nicht mit Zorn verwechseln. Oder ja, heiliger Zorn. Ja, aber da muss man sehr reif sein, um das zu unterscheiden, was ein heiliger Zorn ist und ein unheiliger Zorn ist. Im unheiligen Zorn werden wir Schaden anrichten. Aber im heiligen Zorn oder in dieser heiligen Entschiedenheit, diesem Nein, das lasse ich nicht zu mehr länger. Aber gleichzeitig in diesem Frieden Gottes können wir dem Feind sagen, wo es lang geht. Und müssen wir auch. Er ist der Gott des Friedens. Und das Wunderbare ist, er wird nicht nur dort Gott des Friedens genannt, sondern 7-mal, heilige Zahl, wird er im Neuen Testament der Gott des Friedens genannt. Er ist der Gott des Friedens. Und dieser Friede lebt in uns. Du musst immer nur an Irina denken. Irina heißt Frieden. Also dann wirst du gleich wieder daran erinnert. Ah, Frieden, stimmt, der Gott des Friedens. Kleine Brücke wollte ich euch nur. Eselsbrücke. Halleluja. Und manchmal ist es so, gerade wenn du nicht gerade, also deine Seele, also du bist immer im Frieden, das ist auch wichtig zu wissen. Du bist immer in der Liebe, du bist immer im Frieden, nur deine Seele ist es nicht immer. Die ist manchmal im Unfrieden und die sich manchmal ärgern. Aber dann ist es wichtig, dass wir offensiv diesen Frieden an uns greifen und offensiv sagen, und ich gehe in den Frieden. weil ich weiß, hier ist der Sieg. Nur im Frieden werde ich den Sieg haben und aus dem Frieden heraus. Und deshalb reiße ich diesen Frieden an mich und ich lasse den Frieden, der in meinem Herzen und in meinem Geist ist, den lasse ich über mir dominieren und über mir regieren und nichts anderes. Und ich sage jetzt Unfrieden, raus aus mir, raus aus mir. Weißt du, dass du dich selber befreien kannst? Was du nicht willst, raus, ab damit, ab Unfrieden. Ab Unruhe, ab Stress, auch Geister von Stress, denen sind wir nicht hilflos und machtlos ausgeliefert, gerade in dieser Zeit. Wir sagen Stress raus, raus, Angst, Stress ist immer Angst, raus, raus, raus, raus, puh, alles raus. Kann man noch puh ausatmen, puh, puh, puh, raus, machen wir gerade, Halleluja, ist Befreiungsdienst die Stunde, oh, Halleluja, alles raus, was nicht Friede ist, was nicht Freude ist, was nicht Liebe ist, huh. Ärger, Stress, Zorn, Wut, hat nichts zu tun, weil es will uns nur die Autorität rauben und wir lassen uns nicht die Autorität rauben, wir Halleluja. Und wir lassen uns nicht den Frieden rauben. Oh, es ist so gut. Wir haben ein Leben im Frieden Gottes. Und Halleluja. Ich hatte es auf dem Herzen noch, dass wir noch eine Aktivierung machen, ja? Dass wir uns zu zweit zusammentun. Jetzt im Frieden Gottes, dass wir aus diesem Frieden Gottes in eine Situation, in der du gerade bist oder vielleicht jemand aus deiner Familie, in deinem Umfeld, einfach, wo nicht Frieden ist, wo noch nicht die Autorität Gottes, der Sieg Gottes sichtbar geworden ist, dass wir aus diesem Frieden, Frieden in diese Situation sprechen, den Sieg Jesu in die Situation sprechen und wir werden es sehen. Wer zu diesem Berg sagen wird, zu diesem Berg von Unfrieden, was auch immer das alles ist, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und wer nicht zweifeln wird, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Halleluja. Also lasst uns mal zusammen aufstehen. Raschakappa, die mächtigen Söhne Gottes, die Könige und Priester. Und lass uns mal zusammen beten erst. Vater, ich danke dir für deinen Frieden. Und ich danke dir, Herr, dass du uns den Geist des Friedens, der Herrlichkeit und des Friedens gegeben hast. Ich danke dir für Autorität und dass wir Könige und Priester sind in deinem Reich. Und ich danke dir jetzt, dass wir das Vorrecht haben, heute Abend, auch ihr am Livestream, auch wenn du alleine bist oder ruf noch jemanden an, jetzt Frieden in eine Situation, in Körper, in Seelen, in sonstige Situationen in unserem Land hineinzusprechen und Frieden wird kommen. Halleluja, in Jesu Namen. Halleluja. Genau, jetzt wend dich deinem Nachbarn zu oder such dir einen Nachbarn, immer zu zweit, tut euch zu zweit zusammen. Halleluja, immer zu zweit. Immer zwei Personen. Halleluja. Stell sicher, dass du im Frieden bist mit Gott, mit den Menschen, mit dir selber. Und dann tauscht euch kurz aus. Und dann fängt die erste Person an. Und zwar, einer schlägt 1000 und zwei 10.000. Und wo ihr Frieden reinsprecht, da ist Friede und da wird Friede sein. Halleluja. Oh, Rashaka baba baba baba, Shika baba baba baba. Oh, danke Jesus. Kola brashiba sito, Chika baba baba baba, Kola brashiba sito, Chika ta ta ta ta. Halleluja. Genau, die erste Person fängt an. Kola brashiba sito, Chika ta ta ta ta. Ihr auch am Livestream. Bete selber in die Situation, wenn du alleine bist. Oder such dir jemanden zusammen. Halleluja. Stimmt voll mit euch überein. Mit jedem, der betet. Und wir werden den Sieg sehen. Halleluja. Shaka ta ta ta ta. Kola brashiba sito. Shika ta ta ta. Jetzt könnt ihr auch wechseln, wenn ihr fertig seid. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du der Gott des Friedens bist und ich danke dir für Frieden jetzt in jeder einzelnen Situation, in jedem einzelnen Leben, in jedem einzelnen Körper, in jeder einzelnen Seele. Vater, ich preise dich, Herr, von ganzem Herzen. Wir haben es empfangen. Halleluja. Worum wir gebetet haben, hast du empfangen? Habt ihr empfangen? Habt ihr empfangen? Habt ihr die Erhörung empfangen? Weil das ist wichtig. Halleluja. Wir haben empfangen und so ist es und es gehört uns. Halleluja. Der Gott des Friedens hat den Feind zertreten. Halleluja. Und er lebt in uns. Und wir rufen seinen Sieg aus und seine Herrschaft. Amen und Amen. Preisen dich, wir loben dich. Danke, dass wir Könige und Priester sind auf dieser Welt und dein Reich vergrößern jeden Tag. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Und jetzt machen wir bis 8:55 Pause, 9 Minuten. Halleluja. Die beste Zeit und dann kommt die zweite mächtige Stunde. Halleluja. Ihr Mächtigen.